Yeah, yeah, Rider-Musik. Komme brandneu raus aus der Designer-Boutique. Tuning Girls, Outfits, Haut eng. Chrome Glanz, während der Sound aus dem Kofferraum bangt. Action, Showtime, ready für den Lowride. Boxen, Checks in Unterwäsche, Hennessy mit Coke-Light. Halt dann keine Ampel an, Tacho unbegrenzt. Du machst dich zum Ampelmann, Affe, Dschungelcamp. Der Benz ist frisch poliert in den Augen. Dollarzeichen, 22 Zoller, die glänzen auf Sommerreifen. Transporter voller Geiseln, Vollgas nach Mexiko. Ich durchbrech die Schallmauer, Jetpilot. Muskulöser Body voller Knaster-Tus, aktiv wie das Lachgas-Crew. Richtung Finish-Line, Lichtgeschwindigkeit in den Silberfight, Business-Time. Sieh geradeaus und du Bastard, Luz. Sexy Chicks im Philipp-Line-Kleid, sag Pamille ein. Scharfe Kurven, drifte rein, Ride Richtung City-Skyline. Cash im Koffer, keine Zeit sich auszuruhen. Baby, gib mir mehr Power, Autotune. Ride am Music, auf die Kupplung, dann auf Gas. Baby, in Movies, nur im Dunkelsten der Nacht. G's am Cruisen, dreh ne Runde um den Platz. Baby, ride am Music, ey, das ist ride am Music, ride am Music. Freitag nach Tuning Treff, sexy chick, booty check. Baller die Groupies weg, tag auf die Louis Bag. Tanktop, Gucci Cap, zieh das Flex von der Lambo Armatur. Hol den Jackpot, cruise weg. Wechsel die Maschine, dreh die Boxen auf. Shotgun raus, Loch im Bauch. Rock'n'Roll, ich polier den Doppel auf. Tritt aufs Gas und lass die fucking Kopf stehen im Chopper rauf. Fried am Music, illegales Money, Baby, chill den Countdown. Kickdown durch die Downtown. Ich steh im Fokus der Spotlights, Block Life, Engine an. Gas Richtung Top 3, 170 im Black Benz, drück dich in den Sitz. Stripperin, Lapdance, Burnout, Smoke, Speed, schwarzer Venom. Lass den Asphalt brennen, Armageddon. Money Rayet, New School und Oldtimer. Ich ride bis ich sterbe wie der Ghost Rider. Richtung Horizont, keine Zeit sich auszuruhen. Baby, gib mir mehr Power, Autotune. Ride am Music, auf die Kupplung, dann auf Gas. Baby, in Movies, nur im Dunkelsten der Nacht. G's am Cruisen, dreh ne Runde um den Platz. Baby, ride am Music, ey, das ist ride am Music, ride am Music. Drück dich in den Sitz, das ist ride am Music. Latino G's, die durch deine Straßen cruisen. Yeah, cruisen, yeah. Kein Mutterfleck, was die Officer sehen. Hoodie rüber, unauffällig an dem Block stehen. Yeah, stehen.